Yo, sind wir zurück. Eure zweiwöchige Podcast ist wieder da. Sind wir weg am Start. Kannst du dich noch dran erinnern an die Frage, die du das letzte Mal gestellt hast? Nee. Nimmer. Es ging um Strom. Um Strom, ja, okay. Mir ist gerade auch schon fast immer eingefallen, aber ich habe gerade gedacht, weil du ja auch jetzt kurz noch mal länger gebraucht hast. Ich höre noch mal ein bisschen rein, was da passiert ist. War ja eine kompakte Folge das letzte Mal. Und du hast dich gefragt, wie das ganze Stromgedingse da funktioniert. Und ich habe auch nur vage Behauptungen aufstellen können. Ich habe einen Kollegen gefragt. Ja, mir hat auch ein Kollege, der den Podcast hört, erklärt, wie es geht. Aber vielleicht kommen wir ja zum gleichen Punkt. Hau mal raus. Ja, bei mir ist nur das Problem, dass es halt jetzt schon wieder 2 Wochen her ist. Ja. Und ich habe mir nur im Großen und Ganzen gemerkt, dass das Ganze funktioniert wie eine Börse. Ja, genau. Also Leute, die einspeisen, die verkaufen das wie eine Aktie an der Börse und die Leute, bei denen du den Vertrag machst, die kaufen diese Stromaktien wieder ein und können dir das dann zur Verfügung stellen. So sieht's aus. So sieht's aus. Und dabei beim Einspeisen, man braucht ja nicht unendlich viel einspeisen, sondern da haben die Erzeuger Vorrecht, die auf erneuerbare Energie setzen. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Und dann hat er komplett ausgeschweift. Ausgeschwiften. Wie ist da die Vergangenheit? Ja, ausgeschweift. Ausgeschweift. Und mir alles erklärt. Irgendwann habe ich dann immer so ganz durchgestiegen. Aber das war so dieses Hauptding, was ich mir dabei gemerkt habe. Weil es gibt dann noch den Netzbetreiber, das ist nochmal jemand anderes, der regelt so dieses ganze Umspannwerk, Gedöns und Netzausfälle und so weiter. Also der ist dafür verantwortlich, dass das Netz, das Stromnetz an sich funktioniert. So habe ich es verstanden. Ja, so. Das muss ich dann noch schnell aufklären. Ja, das hätte ich auch aufklären können, ja. Aber da hast du mal dran gedacht. Doch, ich habe es glaube irgendwo aufgeschrieben. Okay, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir starten mal lockerlässig in die Folge rein. Können wir. Damit herzlich willkommen zu Carstens und Kruse, dem Podcast für alle Gestrandeten. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo. Folge 120 wäre das dann jetzt. Oh, geil. Früher wäre das noch ein Special gewesen, beziehungsweise vielleicht haben wir heute spontan auch ein Special. Ja, da kommen wir noch dazu vielleicht. Kommen wir später dazu, ja. Ich habe ein kleines Highlight von gestern. Oh, du haust aber jetzt alles raus auf einmal. Ja, jetzt mache ich mal kurz und du musst dann die restliche Folge reden. Und zwar gestern war es soweit. Ich habe ein kleines Achievement in meinem Leben errungen. Und zwar habe ich jetzt auf Duolingo eine 200er-Streak. Alter, 200? Eine Flamme, die 200 Tage am Stück lodert. Du hast jeden Tag in den letzten 200 Tagen jeweils deine Unterrichtsstunde absolviert. Genau, man muss mindestens eine Einheit machen. Eine Einheit dauert so zwischen 2 und 3 Minuten oder manchmal auch 10 Minuten, wenn man sich besonders dumm anstellt. Und das habe ich durchgezogen, 200 Tage lang. Okay, und hast du mehrere Sprachen gemacht oder immer nur eine geballert? Immer nur eine Sprache. Also ich bin auch nicht so der Sprachentyp. Ich habe früher in der Schule, Englisch fand ich okay, weil da hatte ich sowieso viel Kontakt mit. Das fiel mir deswegen auch nicht so super schwer. Aber Latein oder sowas, oder wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich zu der Schulzeit Französisch hätte lernen müssen, ich wäre komplett untergegangen. Und ja, was ich jetzt lerne, ist Italienisch und das ist dann jetzt wieder so ein ganz anderer Ansatz, weil bei der Schule wirst du gezwungen, das zu machen, deswegen hast du prinzipiell keinen Bock drauf. Also das kennt ja wahrscheinlich jeder Schüler, das Problem. Aber wenn du so selber denkst, ah, wäre cool, wenn ich das sprechen kann, dann verstehe ich die Eros Ramazzotti-Liedtexte oder ich kann dann mal am Gardasee eine Pizza auf Italienisch bestellen. Wenn man mit dem Gedanken rangeht, dann ist man schon viel motivierter bei der Sache. Ja, vielleicht soll ich das auch mal machen, weil vor ein paar Jahren war immer mein Traum, mal Holländisch zu lernen. Ja. Einfach nur, weil ich die Sprache unglaublich lustig finde. Und das ist schon relativ ähnlich wie Deutsch, Englisch und besoffen. Das so eine Mischung glatt aus. Daraus setzt sich die Sprache zusammen, ja. Ja, das, ich finde es, man könnte theoretisch ja sagen, ja, eigentlich wäre so das Sinnvollste wahrscheinlich Spanisch, das wird am meisten gesprochen auf der Welt nach Englisch. Aber wieso sollte man das so immer gleich so hundertprozentig zweckgebunden oder optimiert machen? Einfach das machen, wo man Bock drauf hat. Ja, du kannst gerne in meine Duolingo-Family kommen, weil mich hat's, also Duolingo, muss man sagen, das macht das Lernen ein bisschen auf eine spielerische Art und Weise und tut dich deswegen jede Woche in so eine Rangliste reinwerfen und du sammelst durch diese ganzen Lektionen, die du machst, Erfahrungspunkte und wenn du am Ende unter den Top 7 bist, steigst du auf und wenn du in den letzten 7 bist, steigst du ab. Insgesamt sind 30 Leute drin, also in der Mitte passiert einfach gar nichts. Und dieses Ranglisten-Ding ist was, was mich komplett abholt einfach. Ja, das triggert deinen inneren kompetitiven Wettkämpfer. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, und man kann leider da wirklich nur mithalten mit den anderen Leuten, wenn man Turbo hat, also wenn man ein bisschen was im Monat dafür zahlt. Ich habe mir gedacht, im Endeffekt ist ja Bildung, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Das ist eigentlich ganz witzig, ich habe mit der App angefangen, weil Bibi macht jetzt einen Urlaub in Neuseeland und das letzte Mal war ich dabei, deswegen habe ich einfach, wenn es um Englisch reden ging, Englisch geredet. Jetzt ist sie geht sie mit ihrer Mutter und sie sind dann auf sich selber gestellt und sie macht da jetzt auch keinen Hehl drum. Sie ist nicht so die krasseste Native-Speakerin, ja. Aber da muss halt dann irgendwie. Und da hat sie halt gefragt, wie sie da jetzt lernen kann und ich habe noch nie zuvor eine Sprachlern-App ausprobiert. Deswegen musste ich da einfach auch mal ein bisschen gucken, was es gibt. Habe einfach gedacht, jetzt probiere ich die mal aus. Das habe ich schon mal irgendwo in der Werbung gesehen oder so oder wurde mal irgendwo ein Angebot in einem Podcast gedroppt. Habe ich gedacht, ich gucke da mal rein. Habe mich dann spontan für Italienisch angemeldet und seitdem mache ich das einfach. Ja, geil. Ja, ich lade dich mal in die Family ein. Ich habe sogar noch einen Platz frei. Vielleicht findet sich ein Zuhörer. Ich habe jetzt schon einen Kollegen durch Zufall dazu motiviert bekommen, das zu machen. Der war jetzt auf Montage, so wie du. Aber in Spanien, in Costa Rica, da spricht man Spanisch. Und deswegen hat er Bock, ein bisschen Spanisch zu lernen. Und hat da jetzt von ganz vorne auch, glaube ich, angefangen. Und das Witzige ist, in der Family kann man sich gegenseitig so anstupsen, damit der andere vielleicht, also man sieht, ob der jetzt seine Streak an dem Tag schon verlängert hat, also ob er an dem Tag schon eine Lektion gemacht hat. Und wenn du jemanden einfach dazu ein bisschen auch anstacheln willst, dass er vielleicht doch was macht, obwohl er eigentlich keinen Bock hat, kannst du da auf so einen Knopf drücken, der heißt anstupsen, dann kannst du die Leute anstupsen. Und er hat mir erzählt, ich habe das irgendwann um 23 Uhr abends, bevor ich ins Bett gehe, da mache ich meistens noch meine Übung. Und da habe ich gesehen, oh, der hat es noch nicht gemacht, habe ihn angestupst. Und kurz danach habe ich gesehen, er hat seine Streak verlängert. Nice. Also war das auch wirklich der Grund. Und dann schreibt er mir auf WhatsApp, war gerade richtig witzig, war gerade im Irish Pub. Und dann habe ich die Nachricht bekommen, habe kurz zu einem Kollegen gesagt, ich muss jetzt kurz raus, ich muss Duolingo machen. Kurz draußen vor der Tür eine Lektion gemacht, nur dass die Flamme halt erhalten bleibt. Das war eine coole Anekdote. Ja, cool. Zurück nochmal zu Urlaub in Neuseeland und mit Müttern in englischsprachige Räume gehen. Ja. Ja, das ist generell empfehlenswert. Geht mal mit euren Eltern generell in so englischsprachige Räume und testet mal ihre Englisch-Skills. Ja. Da kommen einfach witzige Sachen raus. Ich war damals, da war ich gerade im ersten Lehrjahr und habe gleich mal einen Urlaub gemacht in Australien. Es hat sich so ergeben, weil mein bester Kumpel, der Paul, Grüße gehen raus, dem seine Schwester hat so ein Auslandsjahr gemacht in Australien und wir haben gedacht, ja okay, komm, wir gehen die mal besuchen, machen da auch uns eine gute Zeit. Und dann sind wir halt mit jeweils unseren Müttern hingeflogen und ja, das ist halt auch brutal witzig. Wir sind dann auch die erste Zeit lang in Sydney rumgedümpelt, dann hochgeflogen, ein bisschen weiter in Norden. Und irgendwann, so ab der Hälfte, haben wir uns dann ein Wohnmobil geschnappt und sind dann so durchs Land gefahren. Okay. An der Küste runter von Sydney nach Melbourne. Okay. Das war dann so ein 10-Tages-Trip oder sowas. Ja. Yeah. Und dann haben wir halt auch zwangsläufig irgendwann tanken müssen. Und wir waren halt noch nicht alt genug. So, wie alt waren wir? 16, 17 oder sowas. Und unsere Mütter haben halt noch alles geregelt. Dann ist sie reingegangen zum Bezahlen. Und das war halt so eine Tankstelle, wo du zuerst Geld zahlen musst, dass du so und so viel tanken kannst. Okay. So prepaid-mäßig. Ja. Yeah. Und Dann ist meine Mutter dahin, ich kenne die Story auch noch aus Erzählungen, ist dahin zu dem Tankwart und hat gesagt, we want a tank. We want a tank. Also, ja, und für die schlechtsprachigen Englischleute unter euch, das heißt halt wörtlich übersetzt, ja, wir wollen einen Panzer. Ein Panzer bitte. Einmal Panzer. Wir brauchen unseren Wohnmobil immer. Wir nehmen jetzt einen Panzer, um weiterzufahren. Ja, hat er das dann trotzdem verstanden? Ne? Ja, irgendwie hat es dann doch hingekriegt, weil es ist ja offensichtlich, was wir haben wollen. Ja, ich wenn ich es mir so überlege, wenn man mit jemandem zu tun hat, der so gebrochen Deutsch spricht und da die Hälfte von den Wörtern im Satz fehlen oder halt dann der falsche Artikel oder so, die Klassiker halt, man versteht trotzdem, was die Person eigentlich meint und ich denke, im Englischen wird es dann genauso sein. Vielleicht sowas speziell nett, weil da müssten sie ja wissen, wie das deutsche Wort, das gemeint ist, ungefähr heißt. Aber ja, was sollen Leute schon wollen, die in eine Tankstelle kommen? Ja. Die werden meistens irgendwie genau das haben wollen. Deswegen konnte man sich wahrscheinlich auch schon denken. Sehr willst geil. Noch eine Story hören über schlechtes Englisch? Ja. Okay. Wir waren letztes Jahr im Urlaub in Kroatien mit den Jungs und mit den Girls. Ja. Da war ein großer Feierurlaub. Wir haben viel Spaß gehabt. Und dann am Ende vom Urlaub, klar, was machen die Raucher unter uns? Die holen sich Zigaretten auch an der Tanke, weil es dann einfach auch billiger ist und da kriegst du halt auch Stangen. Und in Kroatien ist es halt meistens so, dass der auch die Leute vor Ort gut Deutsch sprechen, weil da halt so viele Urlaub machen Deutsche, dass die selber schon angefangen haben, mit Deutsch zu sprechen. Aber bei der Tankstelle, wo wir jetzt waren, halt nicht. So. Und dann ein Kumpel von mir, der Marci, der wollte halt eine Stange Zigarette kaufen und dann ging er halt hin und hat halt gefragt, ey, we wanna buy stanks of cigarettes. Aber auch gut so souverän, so einfach ein Wort auszusuchen, der ist einfach so ähnlich, das wird schon irgendwie passen. Englisch ist ja doch fast wie Deutsch. Ja. Sehr geil. Ja, und ihm ist auch das Gleiche passiert wie meiner Mutter, dass er Tank gesagt hat beim Tanken. Und dann, die waren aber nur zu zweit unterwegs und dann kommen der Kunisch und der Marci kommen zurück und da haben gesagt, ja, der Marci hat einen Panzer gekauft. Ja, das war auch ein genialer Urlaub. Sehr schön. Ja, wie war es bei dir auf der Montage? Hast du alles geregelt? Ich habe alles super duper geregelt. Sehr schön. Fangen wir mal vorne an. Mhm. Und zwar, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich war mit ein paar Kollegen in China und meine zwei Kollegen, die sind vor mir geflogen, 2 Wochen. Die haben übrigens auch am Flughafen deinen Kollegen getroffen, der nach Costa Rica geflogen ist. Ah, okay. Ja. Der Duolingo-Kumpel. Ja. Und genau, da haben sie ein Bild geschickt und dein Kollege hatte irgendwie Probleme mit seinem ersten Flug. Die sind nämlich nach Frankfurt geflogen und das wurde irgendwie falsch umgebucht und dann konnte er erst einen Tag später oder so. Oh nein. Das war irgendwie ein richtiger Murks. Naja. Und dann hat er da, aber das, der war dann bereit für den nächsten Flug oder war gerade an dem Tag, wo er feststellen musste, dass er jetzt einen Tag warten muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau war, aber ich meine, er ist dann mit dem Taxi nach Frankfurt hochgefahren, weil da halt sein Flug nach Costa Rica ging. Aber trotzdem ein bisschen mehr Stress, einfach nur das so zu machen, wie es auf dem Plan steht. Ja, schon nervig. Aber bei mir hat alles super duper geklappt. Ich bin auch abgeholt worden, wie das so ist, bei uns auf der Montage. Zu Hause abgeholt. Das Problem war, ich war halt dieses Mal ganz allein. Das war, wie schon in letzter Folge gesagt, mein erstes Mal so ganz alleine irgendwo hinreisen. Ja. So weiters weg. Ich bin schon nach Belgien gefahren oder so, aber das ist halt nicht dasselbe. Ja, wo bist du im Taxi dann eingestiegen? Ja, hinten. Hinten? Hinten. Okay. Und hast du dann dich mit dem Taxifahrer unterhalten? Nee, ich saß vorne. Ich hab gelogen. Ich habe hinten nur mein Zeug reingeschmissen, weil ich halt einen riesen Koffer dabei hatte, Rucksack und so. Und dann bin ich vorne eingestiegen. Ja, ich habe mich wenig mit dem Taxifahrer unterhalten. Der hat so sein, der hatte noch so ein CB-Funkgerät. Das war irgendwie ganz verrückt, wo sich die eine Taxigruppe hat sich da unterhalten und die ganze Zeit gesagt, hey, hier ist viel Verkehr, da ist viel Verkehr. So irgendwie auch ganz vercheckt, fand ich cool. Ja. Aber mein Taxifahrer war ein bisschen komischer Kauz. Der hat sich die ganze Zeit über irgendwelche Sachen aufgeregt. Nicht über den Verkehr, sondern generell. Und dann hat man halt einfach immer so zustimmend genickt. So, das ist ja. Ja, ich glaube, ich weiß sogar ziemlich gut, wer das dann war, der mich abgeholt hat. Das ist ein bisschen so ein Bruttlerich. Der hat uns auch einmal abgeholt in Stuttgart, dann am Hauptbahnhof und da war ein Unfall und dann hat er uns die komplette Story erklären müssen, dass alle ja dann unfähig sind und jeder steht nur blöd rum und dann muss er kommen und erst mal was sagen, damit es vorangeht. So, ja, er hat die Situation gerettet und so. Habe ich mir auch gedacht, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so war. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Mann. Und dann hat er auch noch die ganze Zeit erzählt, ja, er muss noch tanken und in Stuttgart ist alles viel billiger mit dem Tanken. Und ich habe gesagt, ja, okay, fahr mich jetzt einfach. Und einfach so Kopfhörer aufgesetzt. Ja. Kopfhörer aufsetzen und laut mitsingen, das ist das Zeichen für ihn, dass es ihn nicht interessiert. Ja. Aber wenn es der ist, wo ich glaube, wo es ist, der hat immer so krasse Musik. Der hat immer so entweder so R&B mit sehr vielen Kraftausdrücken oder irgendwie so alte Rock-Funk-Musik. Aber eigentlich ist insgesamt ein ganz guter Mix, so was der hat. Also ich höre mir gern dem seine Musik an. Ich glaube, bei uns lief Radio, weil er viel Verkehr hören wollte. Okay, dann ist vielleicht auch jemand anderes. Ja, vielleicht. Ich meine, ich glaube, du meinst der Horst. Ich meine der Horst. Ja. Nee, der Horst hat uns dann abgeholt, okay, zurück zu uns von Frankfurt nach Dingen. Und der Horst, der fährt wie so. Außer auf der Autobahn. Da ja, fährt er immer ganz genau 120. Ja, das hat gepasst. Naja. Aber ansonsten fährt er einfach als, keine Ahnung, wäre auf der Flucht oder so. Als ja, ging es auch wirklich um Zeit. Keine Ahnung. Bisschen arg gefährlich. Ja. Gut, und dann war ich in Stuttgart am Flughafen, weil ich musste erstmal von Stuttgart nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach Peking fliegen, was super chillig ist, weil es war einfach nichts los. Es war, glaube ich, ein Donnerstag und da war einfach nichts los am Flughafen. Ich konnte ganz entspannt direkt vorlaufen an der Check-in-Schalter, konnte mein Gepäck abgeben, es lief super duper. Und dann bin ich zum Ding gelaufen, hab davor schon mir mein Sitzplatz reserviert, weil wir haben ja immer so Premium Economy auf Langstrecken gebucht und dann kannst du halt auch für die kürzeren Flüge dir einen Sitzplatz reservieren und habe das erste Mal an einem Notausgang mir einen Platz reserviert. Hast du das schon mal gemacht? Das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Man kann das bis kurz bevor es, glaube ich, losgeht, also kurz bevor Boarding ist, kann man sich auf jeden Platz, der frei ist, einfach nochmal umsetzen lassen. Ja. Das ist eigentlich echt cool. Ja, ich habe, also gerade wenn das, aber das war doch dann eigentlich ein Langstreckenflug, da hat man eh mehr Beinfreiheit, oder? Ja, ja. Also ich hatte nur den Notausgangssitz von nach Frankfurt. So. Okay, stimmt. Wir sind ja gar nicht in China. Ja. Noch sind wir in Stuttgart. Noch sind wir in Stuttgart. Ja, aber da hat man dann, glaube ich, kein Fenster, weil da die Türe ist, oder? Ja, genau. Und das ist halt, wenn es Rabennacht ist, dann ist es gerade wurscht, wo man sitzt, weil da sieht man eh nichts raus, außer vielleicht ein paar Lichter, vielleicht auch ganz nett. Aber das letzte Mal, wo ich zurückgeflogen bin von Montage, hatte ich einen Fensterplatz und da war es eigentlich ganz cool, da hat man viel rausgesehen. Ist auch, die Wolken waren alles so richtig krass, also nicht so verschwommen, sondern so eine richtig saubere Kontur in der Wolke und da hat man schon zum Teil da reingeflogen und so und das habe ich noch nie beim Fliegen beobachtet, wie cool das eigentlich aussieht. Ja, das ist genau so cool. Genau auf der Höhe von den Wolken fliegt. Und da habe ich gedacht, ja, weiß nicht. Also ist vielleicht manchmal cool, aus dem Fenster rauszugucken, wie mehr Beinfreiheit zu haben. Ja, manchmal schon. Ich finde, aus dem Fenster rausgucken hat auch was so was Beruhigendes. Ja, ja, irgendwie. Wenn man eh noch das ganze Rauschen oder das Gebabbel im Flugzeug mitbekommt, weil man halt Kopfhörer auf hat und dann nur rausguckt und dann so die Welt an sich vorbeiziehen lässt, das ist auf jeden Fall sehr entschleunigend. Man muss ja eh warten, ja, wenn man sitzt in einem Flieger drin hockt. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl, wir sind halt einmal drin für eine gute Zeit. Wie lange fliegt man dann von Frankfurt nach Peking? Na, von Frankfurt nach Peking geht es relativ fix. Man fliegt so um die 10 Stunden plus minus. Relativ fix, ja. Ja, ist relativ fix, weil zurück zu es dauert halt 13, das ist halt zäh. Hä, wieso? Weil erstens der Wind ist richtiger Murks und du fliegst, so erkläre ich es mir, ist... kann bestimmt jemand anders besser erklären, aber du fliegst ja gegen die Erdrotation. Die Erde dreht sich ja so rum und du fliegst genau dagegen. Ja, deswegen ist ja auch, ich fliege ja dann über die Nacht und deswegen ist die Nacht ja nur ein paar Stunden lang. Also so 3-4 Stunden ist dann Nacht. Auch vercheckt sowas. Ja, ist ganz vercheckt. Aber richtig, richtig cool. Vor allem, wenn man bei Nacht fliegt, holt euch auf jeden Fall einen Fenstersitz, weil der Sternenhimmel ist einfach viel krasser da oben, weil es einfach... du hast nicht das Umgebungslicht von irgendwelchen Straßenlaternen, sondern du siehst einfach die Sterne viel klarer und du siehst viel mehr Sterne, weil du halt keine Umgebungsbeleuchtung hast. Ah, okay. Ja. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht beobachtet, so. Obwohl ich schon durch die Nacht geflogen bin. Hatte ich einen Jetlag in China? Ja, also man sagt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber dass es zurück zu schlimmer sei, finde ich jetzt aber nett. Das sagt aber auch jeder was anderes. Ja, ich fand es hinzu, das ist richtig zäh, weil du halt im Flugzeug, also ich zumindest kann da nicht so richtig pennen, weil ich, ja, was heißt ein bisschen Flugangst habe, ja, das schon, aber ich bin da halt nicht ganz entspannt. Mhm. Deswegen trinke ich immer Bier. Hilft es da dabei? Das hilft, ja. Okay. Ja. Ja, ich kenne nur die Regel, dass wenn man dort ankommt, dass man dann, wenn es nicht gerade eh schon spät ist, dass man dann einfach den Tag auf jeden Fall durchstehen soll. Also wenn man anfängt, dann irgendwie einen Mittagsschlaf zu machen, dann ist komplett vorbei. Dann ist man irgendwann nachts hellwach und der Körper weiß nicht, was er tun soll. Und du kriegst ums Verreck nicht hin, einfach einzuschlafen. Ja, ich war halt so fertig noch vom Flug. Ich wurde dann abgeholt von einem Fahrer von der Firma, wo ich gearbeitet habe. Und der hat halt so einen richtig fetten Karren, das ist so ein Minivan. Yeah. Und das sind so wie so richtige Lounge-Sitze in dem Karren drin. Okay. Da kannst du dich richtig reinpflegen und dann kannst du die Sitze so nach hinten schieben und dann so eine Fußraste rausfahren lassen und elektrisch verstellbar alles. Und da habe ich dann auch nochmal, weil das, ich war nicht genau in Peking, ich war in Tianjin. Das ist wie so ein, ja. Vor Ort wäre jetzt falsch, aber halt so die Nachbarstadt. Ort mit 10 Millionen Einwohnern. Ja, es sind nur 14. Und ja, kannst du da noch ein bisschen... Und da habe ich dann noch mal anderthalb Stunden geratzt. Und ja, das war dann auf jeden Fall gut, dass ich dann der Tag voll durchgestanden habe. Aber man hat trotzdem dann immer so ein Gefühl von, ich bin nicht ganz da mit meinem Kopf. Ja, ja, das ist verrückt. Ja, vor allem, weil ich dann auch direkt zur Firma gefahren wurde und da dann noch ein bisschen... die Kollegen begrüßt habe, da noch ein bisschen angeschaut, ey, was macht er gerade, mal ein bisschen so einen Überblick verschaffen. Das war ja dann schon Freitag, weil ich bin ja über die Nacht geflogen. Ja. Und dann haben wir uns noch, ja, nach Mittag, beziehungsweise bin ich angekommen, haben wir erstmal Mittag gegessen und dann noch ein bisschen einen Überblick verschafft. Das war dann ganz gut und dann war ich auch bereit fürs Wochenende. Eigentlich gut, wenn man zum Arbeiten wegfliegt und dann erstmal Wochenende hat. Ja, ist gar nicht schlecht. Samstags gab es nichts zu arbeiten, ne? Samstag gab es nichts zu arbeiten. Die beim letzten Mal, ich war ja schon beim gleichen Kunde vor ein paar Monaten, da haben wir dann samstags geschafft, aber jetzt haben sie es irgendwie anders gemacht, weil da irgendwie mehr los war und dann hatte irgendwie keiner Zeit am Samstag. Was aber eigentlich auch ganz gut war, weil wir hatten dann Zeit am Wochenende was zu erleben. Und dann sind wir mit dem Monteur, der ist von einer externen Firma angestellt. Die Firma heißt Riekemann und die bauen für uns die Maschinen quasi auf und über die Firma werden auch die Maschinen verkauft, weil man kann keine Maschinen direkt nach China verkaufen. Es ist rein gesetzlich so in China geregelt. Du brauchst entweder eine Firma, die das für dich macht oder einen eigenen Standort in dem jeweiligen Land, also in China. Ja, China ist kompliziert. Ich habe das, jetzt wo du es sagst, ich hatte ja auch schon eine Maschine, die nach China ging und da haben die es, glaube ich, auch so gemacht, mussten sie wahrscheinlich auch. Hatte ich auch so ein Wisch, dass wenn sie dich nicht reinlassen, da, du musst ja immer so Fingerabdrücke abgeben, wenn du direkt aus dem Flugzeug aussteigst und so. Und dann haben sie mir so ein Wisch mitgegeben, als auch die Firma, für die wir dort waren und gesagt hat, lasst den rein, den brauchen wir, der ist wichtig. Ja, den hatte ich auch, den Wisch, aber ich habe ihn nicht gebraucht. Machen da nicht so lange rum. Es war auch diesmal entspannter beim Einreisen. Beim letzten Mal musste ich dreierlei Zettel ausfüllen. Einmal an so einem Megas-Bedienpult. Mhm. Dann noch handschriftlich irgendwas und dann nochmal handschriftlich irgendwas, wann du wieder gehst und sowas, wollen sie auch gleich wissen. Ja, dann gehst du hin zu dem Heini und zeigst deinen Reisepass, gibst die drei Zettel ab, der scannt es irgendwie ein, dann musst du nochmal deine Fingerabdrücke geben, dann wird dein Gesicht gescannt und dann darfst du rein. Wieso muss man die nochmal geben? Ja, wahrscheinlich als Abgleich oder sowas, die übertreiben ein bisschen, aber... Die trauen ihrem eigenen System nicht, würde ich mal behaupten. Ja, das kann auch sein. Als ob es beim ersten Mal falsch ist, was da gescannt wird. Was weiß ich. Ja, es gibt da so ein Terminal, da kannst du selber quasi deine Fingerabdrücke geben. Das habe ich gemacht, dann kriegst du einen kleinen Zettel raus. Genau, ja, das weiß ich auch noch. Genau, und den habe ich dann mit abgegeben, den hat der aber nicht interessiert und dann musste ich einfach nochmal geben. Ja. Wenn sie das so für die krassen Touris dahin machen, so ja, die Chinesen, die Bescheid wissen, die laufen da vorbei, weil die wissen, der eigentliche Scan geht erst da und dann werden die Leute so ein bisschen sortiert. So funktioniert das, dass die Chinesen schneller durch diese Vorort-Security-Dings durchkommen. Tun sie die da hinstellen, dann denken die Leute, ah ja, ich brauche das. Der andere, ja, der kriegt da so einen Zettel raus, da muss ich mich auch hinstellen und das machen und so. Und eigentlich ist es nur so, um Zeit zu schinden. Ja, das ist kompletter Quatsch. Naja, dann war ich drin. Warst drin im Land. Drin, alles gut. Genau, und dann hat man Zeit am Wochenende was zu erleben. Und der, wie gesagt, der Monteur, der hieß Ning. Ning. Ning ist eigentlich dann sein Nachname, aber die sagen es als Vorname. Ja, ja, das ist sein, der hat so einen elendslangen Name und das ist so die letzte Silbe von seinem Nachname, aber alle nennen ihn das halt einfach so Ning. Ja, ich glaube, das ist bei allen so, die haben, glaube ich, alle lange Namen. Ja, und die können auch alle raussuchen, wie sie genannt werden. Das ist so ein ganz normales Ding. Es gibt da so einen Projektmanager, der heißt einfach David. Ja. Die nennen sich halt, wie sie Bock haben. Raphael. Ja. So immer Namen, ich würde auch als Chinese einen Namen picken, der einfach gar nicht mit irgendwas, der so komplett das nett ist, für was er steht. Ja, ganz vercheckt. Der hat euch wohin geführt? Ja, der hat uns erstmal Zugtickets rausgelassen. Wir sind mit dem Highspeed-Zug zurück nach Peking gefahren. Oh. Und die Zugfahrt war allein schon ziemlich cool, weil das ist ganz anders wie bei uns. Und zwar gehst du halt zum Bahnhof und dann musst du erstmal deinen Rucksack ablegen, deine Jacke aufmachen und deinen Rucksack durch so einen Scanner durch, wie beim Flughafen. Yeah. Das ist einfach wie am Flughafen aus, Sicherheitskontrolle. Dann tasten sie dich ab, schauen alles an, du musst deinen Rucksack aufmachen und dann bist du halt drin. Ja. Yeah. Und dann bist du im Bahnhofsgebäude und dann läufst du die Treppen runter und dann passiert das Gleiche einfach nochmal. Was haben die mit ihrem doppelten Sicherheitsding? Das ist irgendwie so ein Ding. Und dann steht unten genau die gleiche, also nicht die gleiche Person, aber die sieht gleich aus. Musst deine Fingerabdrücke auch abgeben. Nee, das nicht. Aber die haben sie ja schon zweimal. Ja. Nee, und dann bist du unten drin und dann vercheckt ist, dass klar, in so einem Bahnhof gibt es dann auch so Supermärkte, so kleine, und dann kannst du dir einfach auch so Nudelboxen kaufen und dann gibt es da so einen Wasserhahn mit heißem Wasser. Ah, das ist so ein Ding, das habe schon mal gesehen. Ne? Super chillig dann. Und die Nudelboxen sind auch echt lecker. Das sind halt so Nudelsuppen dann. Da sind auch so eine kleine Aufklappgabel drin. Das haben wir auch manchmal noch abends gegessen, wenn wir keinen Bock mehr hatten, irgendwie ins Restaurant zu laufen oder sowas. Haben wir uns einfach im Kiosk hinten am Hotel so ein Ding geholt. Ja, ich bin auch ein riesen Ramen-Fan und kaufe es mittlerweile nicht mehr so oft oder esse es nicht mehr so oft, weil da halt auch alles Mögliche drin ist, aber deswegen schmeckt es halt auch so geil. Und meine Schwester war dieses Jahr in Indonesien und hat mir da eine mitgebracht. Und für mich ist immer ein Qualitätsmerkmal bei diesen Ramen-Suppen, wenn möglichst viele Päckchen dabei sind. Ja. Und bei der waren einfach 5 Päckchen dabei. Ah. 2 mit Pulver und 3 mit was Flüssigem. Mhm. Und die war halt auch einfach gut, wie es zu erwarten war. Hast du es auch richtig zubereitet? Ich weiß nicht, wie man es richtig macht. Weil die flüssigen Päckchen, die legst, also tust du Wasser rein und die flüssigen Päckchen legst dann oben drauf, dass die noch flüssiger werden, dass besser aus der Tüte rausgeht. Ah. Das ist Lifehack. Ja. Okay. Nee, das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Einfach alles rein, die Nudeln manchmal ein bisschen zerbrechen, dass du nicht eine so eine mega lange Nudel hast. Oder das halt nicht nachher mit dem Löffel machen muss und dann einfach alles drüber und dann Wasser und warten. So war meine Vorgehensweise. Ja. So war ich das auch. Und dann seid ihr mit so einem Zug gefahren, aber das war kein so ein, es war kein mit magnetisch Dings, der schwebt. Nee, es war ein normaler Zug, aber der ballert halt trotzdem 350 Sachen. Ja, das ist ordentlich. Und du kommst voran einfach, du fährst eine Stunde nach Peking, mit dem Auto fährst halt 2 und du hast halt noch 3 andere Stopps zwischendrin. Das heißt, eine reine Fahrzeit wäre dann einfach so 30, 40 Minuten. Und Auto war 1,5 Stunden oder 2, was war das? Eher 2 mehr. 2 Stunden, ja. Verrückt. Ja, und die Züge sind wahrscheinlich auch pünktlich. Die sind einfach komplett pünktlich und das ist alles sauber geregelt. Da funktioniert es einfach. Das macht einfach Spaß, da mit dem Zug zu fahren. Haben die Fahrkartenkontrolleure? Nee, weil du musst davor, da wird ein Zug aufgerufen und dann gibt es dann noch so eine extra Schleuse und normale Bürger tun dann ihren Ausweis auf so ein Leseterminal legen. Dann wird dein Gesicht gescannt. Und auf deinem Ausweis, ist da, also beziehungsweise auf deinem Namen, ist dann quasi das Ticket gebucht. Das heißt, das Ticket brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Du hast zwar ein physisches Ticket, aber es wird alles über deinen Namen gelaufen, beziehungsweise über den Chip, der da drin ist in deinem Ausweis. Und dann gehst du durch so eine Art Drehkreuz oder sowas. Ja, sowas. Und deswegen müssen alle, die da drin sind, auch irgendwie... Die haben auch ein Ticket. Die haben dann auch dafür bezahlt. Da kann nichts schief gehen. Sehr gut. Wie viel fährt ein deutscher Zug? Also so ein ICE kann 300, aber machen sie wahrscheinlich halt nicht. Dafür sind die Gleisen da nicht ausgelegt. Naja, und der läuft auch super smooth. Die wissen schon, was sie tun. Fährt er dann auch einfach so straight durchs Land oder muss der dann auch wie bei uns viele Kurven fahren? Nee, das ist schon ziemlich gerade. Ziemlich gerade. Ja. Wahrscheinlich läuft er deswegen auch einfach ziemlich ruhig. Ja. Aber trotzdem merkt man ja zwischen den Gleisstücken so ein leichtes Holpern. Ja, aber da halt nicht. Passt einfach. Ja. Das haben geil. Sie können. Ich glaube, wir haben uns ein Monteur, wo wir da waren, wollte unbedingt mit dem Ding zurück zum Flughafen, weil er das halt so als Erlebnis mitnehmen wollte. Aber wir hatten Angst, dass da irgendwas nicht passt. Und ich habe immer das Gefühl, wir hätten dann keinen von der Firma dabei gehabt. Und wenn du dann irgendwas auf eigene Faust in dem Land erleben willst oder ja, vorhast und die sprechen dort ja kein Englisch oder meistens nicht gut, dann bist du halt aufgeschmissen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn wir deswegen dann unseren Flug verpassen, wäre es ein bisschen scheiße. Deswegen habe ich gesagt, lass es lieber mal nett machen, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall cool gewesen. Ja, glaube ich auch. Aber das war wahrscheinlich die richtige Wahl, weil ich wäre auch komplett, du bist verloren. Ja. Dein Englisch hilft dir nicht weiter, weil gerade mal 2-3% von den Chinesen schwätzen halt anständiges Englisch. Ja. Da bist du echt durch. Und auch, dann sind wir weitergefahren mit der U-Bahn und mit einem normalen Zug. Und der Ning hat immer dann die Tickets rausgelassen an so einem Terminal und da checkst du halt auch nicht durch. Das sind nur so Fenster leer und Strich leer und so. Blickst gar nichts. Und ganz große Zahlen als Preise. Ja, und dann, wo sind wir eigentlich hingefahren? Wir sind zur Mauer gefahren, zur chinesischen Mauer. Die ist in Peking? Ja, die gibt es in Peking, also ein bisschen außerhalb, da ist dann so ein Gebirge. Ja. Und dann fährst du nochmal mit dem Zug so eine halbe, dreiviertel Stunde auswärts. Und dann ist halt so ein riesen Touri-Ding und dann kannst du halt die Mauer hochlaufen. Die kann man an jeder Stelle hochlaufen? Nee, die kann man auch nicht. Nee, die ist dann abgesperrt. Das ist halt so ein extra abgesperrtes Ding, wo du wie so eine Art Bogen laufen kannst, fast einmal komplett im Kreis rum. Im Kreis? Auf einer Mauer? Ja, die Mauer geht am Stück, aber die verläuft halt in so einem Halbkreis. Ah, okay, und dann musst du halt das letzte Stück wieder zurücklaufen. Ohne Mauer. Ohne Mauer. Okay, verstanden. Ja, weil die läuft ja komplett vercheckt da durch die Lande. Ja. Ja, das ist ganz arg wild. Die ist nur so gebaut, weil sich damals die Bauherren gedacht haben, ja, wir wollen die Natur nicht zerstören. Deswegen haben sie immer die Mauer dahin gebaut, wo am wenigsten wie möglich Natur zerstört wird. Aber deswegen, dafür dann 100.000 Steine aufeinander setzen müssen. Deswegen verläuft die auch so krumm und schief. Aber deswegen sieht sie auch ganz hübsch aus. Ja, ist schon ganz cool auch. Und man kommt auch schon an seine Schrittzahl dann auf der Mauer, weil das geht einfach hoch und es ist glatt. Das sind so glatte Steine und dann geht es so fast senkrecht hoch in den Treppen und du bist richtig am Keuchen und das ist brutal anstrengend und vor dir ist so ein 80-jähriger Chines und das ist echt unglaublich, wie viele ältere Menschen da so, ja, was heißt, ihren Lebenstraum erfüllen, aber man sieht so richtig, wie die Spaß dran haben und da richtig begeistert sind, da zu sein. Ja, vielleicht machen die das einfach jedes Jahr oder so. Kann ich weiß, dass es ein Event gibt, das jeder Chinese irgendwie mal in seinem Leben machen sollte. Aber was war das? Irgendein Berg, da fährt man mit irgendeinem teuren Zug hin und dann ist es ein eigener Staat irgendwie und da dürfen auch nur Chinesen rein. Also da kannst du dir kein Visum für holen, dürfen nur die Leute rein. Und dann ist es so wie so ein Pilgerding für die, da einmal im Leben hinzugehen und die machen es auch nur oder schaffen es vielleicht gerade so einmal dahin zu gehen, weil es einfach die Reise an sich sehr, sehr teuer ist. Aber ich weiß nicht, was das für ein Berg ist. Habe ich jetzt noch nicht gehört, keine Ahnung. Das hat mir da jemand erzählt gehabt, auch von dem Kunden und das fand ich eigentlich ganz interessant. Weil klar kriegt es von uns niemand so mit, weil wir jetzt selber da nicht hin dürfen. Deswegen ist es wahrscheinlich für niemanden interessant. Aber weiß ich nicht, was das genau war. So ein Chinesen-Ding halt. So ein Chinesen-Ding. Ja, und wie gesagt, dann waren wir da auf der Mauer und der Ning war die ganze Zeit dabei. Der hat aber dann gesagt, nee, er läuft die Mauer nicht hoch. Das ist zu anstrengend für ihn. Er wartet hier unten, ja. Perfekt. Ja. Und wir sind dann da den Rundkurs da lang und haben uns dann noch ein kleines Souvenir gekauft. Und er hat uns dann auch noch ein Souvenir gekauft. Die Leute dort sind einfach super nett. Ja, was kriegt man bei der chinesischen Mauer für ein Souvenir? Ja, also ein Kollege hat sich ein Ding gekauft, so eine Mütze, einfach mit so Great Wall drauf. Okay. Für 1,50 Euro oder sowas. Ja, perfekt. Ja. Und er hat uns dann allen so ein Magnet gekauft für einen Kühlschrank. Ah ja, und der ist cool. Auch, der ist sogar relativ hochwertig, so wie es aussieht. Also es sieht ganz cool aus. Passt auch eigentlich nicht zu China. Dann wird man denken, das kostet nichts, aber ist halt dann auch nichts. Ja, es kostet auch nichts, aber es ist halt trotzdem ganz anständig gemacht. Hast du schon auch hingebabbt an deinen Kühlschrank? Nee, hab ich noch nicht. Ist dein Kühlschrank magnetisch? Leider nicht. Wird schwierig. Nein. Ja. Was habt ihr noch erlebt in Peking? Wir sind dann wieder zurückgefahren und am nächsten Tag wieder hin. An die Mauer? Nee, nicht an die Mauer. Im Zug? Ja, wieder mit dem gleichen Zug. Okay. Und dann sind wir zur verbotenen Stadt, schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört, ja. Ja, das ist so ein vom alten chinesischen Kaiser, der wollte damals seine Macht demonstrieren und hat deswegen diesen Tempel gebaut, beziehungsweise diese Tempelanlage. Das ist ein Riesenareal. Da stehen so 8 so klassisch chinesische Architekturgebäude, kennt man ja so aus so Filmen und sowas, wie man sich so vorstellt. Ja. Yeah. Und dann läufst halt rein und das ist so in dem Areal, wo auch der chinesische Bundestag ist. Okay. Also da, wo der Präsident normalerweise hockt. Ja. Und da ist also ein Riesenbild vom Präsidenten und alle schauen den an und machen Bilder mit dem Bild und die himmeln den schon ordentlich an, wahrscheinlich, weil sie es müssen. Okay. Ja. Und dann läuft das so durch und so ein Gebäude größer als das andere, aber irgendwann wird es halt auch brutal langweilig, weil alles auch gleich aussieht. Und du läufst und weil man viel laufen muss. Ja, du läufst halt auch viel. Und aber davor haben wir noch so eine Doku angeschaut über die Tempelanlage und das ist schon verrückt, wie die das gebaut haben. Die einfach 5 Schichten Steine gelegt für den Boden. Über das ganze Areal hinweg. Über das komplette Areal hinweg. Einfach 5 Schichten. Als hätten es 2 Schichten nicht gereicht. Nee, man muss halt 5 machen, dass das Jahr hält. Dass das Jahr hält? Ja. Ah ja. Wieso auch nicht? Hast du da auch deinen Fingerabdruck und dein Gesicht fotografieren lassen müssen? Ja, wenn du in das Areal, in das Stadtgebiet rein willst, wo gerade da der Cabo sitzt und sowas, dann musst du auch so eine Grenzanlage passieren, wo dein Reisepass zeigst, dann musst du deinen Rucksack scannen, musst alles Mögliche, was gefährlich ist, wegwerfen, gerade Feuerzeuge und sowas, muss alles weg. Was ist noch gefährlich? Streichhölzer und scharfe Gegenstände. Okay. Ja. Und dann läufst du halt nochmal durch so einen Security-Check durch und dann bist du da drin. Ja, ich musste in China nicht durch so viele Security-Checks. Ich habe nur noch im Kopf, dass wenn man auf der Autobahn rumfährt, wird man die ganze Zeit fotografiert, also geblitzt im Endeffekt. Ja, ja. Und das ist was richtig Merkwürdiges, weil bei uns hat man sich so oder man hat es so verinnerlicht, dass wenn es blitzt, dass es nichts Gutes ist und man erstmal verschrecken tut. Und das, diese Urängste von deutschen Autobahnen, die werden da dann komplett einfach ausgereizt. Ja, an jeder Kreuzung, ey. An jeder Kreuzung. Sehr, sehr oft. Ja, ja. Sehr, sehr oft. Eigentlich so permanent. Ja. Ja, die können komplett zurückverfolgen, wo ihr an während der Montage wart. Ja, könnten sie theoretisch machen. Ja. Ich glaube, dafür wird es auch genutzt, aber so ist es halt. Die Leute. Aber dafür muss man schon sagen, man fühlt sich einfach so ultra safe. Ja. Also man kriegt es nicht wirklich richtig mit. Klar, wenn es blitzt, dann blitzt es halt, aber ansonsten ist das wie jedes andere Land auch. Du fühlst dich eigentlich ganz normal, nur du fühlst dich halt ultra sicher, wenn du so durch die Stadt läufst. So in den USA denkst du so, ja, okay, da wirst du halt irgendwie angepöbelt von irgendwelchen komischen Leuten. Das gibt's halt da nicht. Das hat auch seine Vorteile, muss man auch schon sagen. Muss man halt wissen, was man will. Ja. Ja, genau. Und dann haben wir viel erlebt und dann ging es auch wieder zurück an die Arbeit. Und das haben wir dann auch geregelt. Das war gar kein Problem. Also eigentlich warst du mehr für Urlaub da als für Arbeit. Ja, schon. Also ich hatte ja zwei cool. Wochenenden. Nochmal eins. Das Wochenende danach das ja auch. Und halt die eine Woche Arbeit. Heißt, ich war aktiv 6 Tage am Arbeiten und 4 Tage hatte ich frei quasi. Das hört sich chillig an. Ja, ja, war ganz entspannt. Wir haben dann viel erlebt. Haben dann auch noch ein Hotel genommen in Peking, dann das zweite Wochenende, haben da noch ein bisschen gestöbert. Habt ihr Peking-Ente gegessen? Haben wir gegessen, aber auch außerhalb von Peking und das ist super lecker. Leute, wenn ihr irgendwo Peking-Ente essen könnt, gönnt euch, das ist einfach ein Traum. Ich weiß gar nicht, was eine Peking-Ente zu einer Peking-Ente macht. Ich weiß nur, ich glaube, die gibt. Art der Zubereitung, die hängen ja stundenlang in so Öfen drin, dass die so ultra knusprige Haut kriegen. Und das lohnt sich dann auch einfach fürs Mundgefühl. Das knackt schon gut. Das ist eh das Beste bei einer Ente oder generell bei Geflügel, wenn die Haut so ganz knusprig ist. Mhm. Ja, da können da Onkel Kai einpacken bei der Haut. muss man leider sagen. Ja, das freut mich zu hören, dass deine Montage erfolgreich war. Ja. Eine Sache will ich noch schön erzählen. Und zwar waren wir dann am Freitag, am letzten Tag, Arbeitstag, haben wir dann gedacht, ja, okay, jetzt gönnen wir uns mal was und gehen zur Massage. Ja. Ja, und wir waren schon mal in dem Studio, in dem Massagestudio beim letzten Mal. Und dann musste man halt wieder dahin finden erstmal. Das war nämlich so in so einer Einkaufsstraße, in so einer irgendeiner dubiosen Tür musst du halt reingehen und dann so komische Treppen hoch und dann stehst du auf einmal in dem Studio drin. Wie habt ihr das überhaupt ursprünglich mal gefunden? Mit dem Kunde war einer schon dabei und da haben wir gesagt, ja, wo kann man hier Massage machen? Ja, er muss schauen und er hat es selber nicht mal richtig gefunden, weil es halt so vercheckt irgendwo drin ist. Ja, und dann sind wir da auf eigene Kraft hin und mussten dann auch, da gibt es so ein Schild mit deinen Angebote, was die machen. Und habt einfach irgendwo drauf gezeigt dann. Ja, wir haben es uns übersetzt mit Google Übersetzer, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Also es hat dir schon gesagt, was das ist, aber halt in komischem Englisch. Und dann haben wir dann doch den Kunde angerufen und hat gesagt, wir haben dann dem Kunde auf Englisch gesagt, was wir wollen und haben das Telefon dann weitergegeben an die Massagetussi und die haben es dann geregelt. Auch richtig dann geil, dass die sowas machen. Ja, ja, ganz entspannt. Die freuen sich, dass wir Europäer da kommen. Ja, das stimmt, ja. Ja. Dadurch, dass man sieht halt als Europäer halt anders aus in dem Land. Und dann finde ich es zum Beispiel auch cool, wenn man lockige Haare hat, weil das kennen die da nicht. Ja, ja. Mir hat auch ein Kollege erzählt, der hat lockige Haare und dann haben sie immer gefragt, ob sie seine Haare anfassen dürfen. Ja, vielleicht muss ich beim nächsten Mal eine Dauerwelle wieder machen. Ja, dann bist du auf jeden Fall number one für die. Genau, und dann haben wir uns massieren lassen, Rücken, Nacken, dann haben sie alles Mögliche wieder eingerenkt. Die haben so angefangen mit einfach so Öl drauf und haben so ein bisschen so rumgefahren am Rücken, gerade an der Wirbelsäule lang und da hat es schon bei mir geknackt. Also es war auf jeden Fall nötig. Und wir waren so zu dritt nebeneinander, heißt, wir wurden alle zeitgleich massiert und die chinesischen Masseurinnen haben sich die ganze Zeit unterhalten und fanden es auch brutal witzig, wir hatten einfach eine gute Zeit. Sehr schön. Und am Ende haben sie dann gefragt, ja, ihr seid jetzt durch, aber wollt ihr noch so Gläser? Wollt ihr noch so Gläser? Diese Saugglocken, kennst du die? Ja, ja, die kenne ich. Schröpfgläser heißt es. Genau. Da haben wir gesagt, ja, okay, machen wir das auch noch, weil ein Kollege von mir, der macht das öfter auch privat, der hat sowas auch privat. Ich habe sowas auch privat. Oh, okay. Aber nicht aus Glas, sondern aus so Silikon und dann kann man die so zusammendrücken, das ist so für die Noobies. Ja, ja, die haben es dann mit Feuer gemacht. Ich verlinke euch das auf Instagram, wie das ausschaut. Die tun so eine Brennpaste an so einen Stab ran, dann entzünden sie es und tun einmal geschwind das Glas erwärmen und dann auf deinen Rücken drauf und dann saugt es deine Haut ein. Ja. Das erzeugt dann richtig fette Blutergüsse. Ja. Und das soll zur guten Durchblutung der Rückenmuskulatur beitragen. Ja, das ist anscheinend, gibt es ja sowas, hat man bestimmt schon mal gehört, das heißt Faszien. Das ist so eine Schicht, die ist auf dem Muskel drauf. Sieht man auch, wenn man irgendwie mal Fleisch da liegen hat, bevor man es zubereitet, dann sieht man das auch. Und wenn man das so festhält, dann sieht man, dass sich so eine komplette Haut da drauf nochmal bewegt, wenn man das anfasst. Und ich glaube, die ziehen das so ein bisschen weg von dem Muskel und das tut dem Muskel scheinbar gut. Ja, auf jeden Fall. Haben die das dann auch so, auf dem Rücken haben sie das ja wahrscheinlich gemacht. Genau. Und haben die das dann auch währenddessen rumbewegt oder einfach nur drauf gelegt? Einfach nur drauf. Und bei meinen Kollegen, die hatten nicht so viele Gläser für drei auf einmal, deswegen haben sie die zwei zuerst und dann danach mich. Und bei denen zwei, die haben so im oberen Bereich auch so ein bisschen am Oberarm, hier mal eins. Und bei mir haben sie einfach meinen kompletten Rücken voll geballert. Da ging einfach dann kein Glas mehr irgendwo hin. Und das sieht man immer noch. Ja, das sieht man höchstwahrscheinlich immer noch. Das hält echt ewig. Und das war jetzt am Freitag und heute ist Mittwoch und ich bin sicher. Aber es tut nicht weh, was ja gut ist. Sieht nur ein bisschen wild aus. Einen Tag später fühlt es sich an wie Muskelkater. Das war aber wahrscheinlich nicht deswegen, sondern wegen der kräftigen Massage, die ich hatte. Okay. Weil die Dame, die mich massiert hat, die hat schon Power. Und jetzt fühlst du dich wie neugeboren. Also mein Rücken fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an und ich kann ewig lang stehen, sitzen, ohne irgendwelche Beschwerden zu haben. Auch in meiner täglichen Arbeit habe ich, wenn ich irgendwie mich komisch verdrehe, um an irgendeine Schraube ranzukommen, zieht es mir manchmal rein, jetzt nicht mehr. Einfach schön. Hey, geil. Ja. Gut. War's das von deiner großen Montage? Ja, das war's. Dann würde ich sagen, wir kommen zu dem, was wir vorher schon angekündigt haben. Es ist ja eine Jubiläumsfolge und zufälligerweise kommst du mit einer kleinen orangenen Tupperdose hier reingelaufen. Ja. Du hast was mitgebracht und zwar, ihr wisst, es ist wieder Weihnachtszeit. Ich mache die jetzt einfach mal auf. Mhm. Eine kleine Plätzlesdose. Oh, die sehen schon hochwertig gearbeitet aus auf jeden Fall. Ja, handwerklich ist eine Eins. Handwerklich eine Eins. Ich nehme mal direkt hier so ein puderzuckerbestäubtes Teil. Das ist mein Lieblingsding. Da hatte ich vorhin auch schon ganz viele. Sind alle genau zweimal drin? Nee, unten habe ich ein paar viermal drin, weil ich gedacht habe, ich könnte von jeder Sorte vier rein tun. Mhm. Habe aber nicht damit gerechnet, dass meine Schwiegermutter in Spee schon so viele Sorten gebacken hat. Ich esse mal so ein anderes Ding. Ich mache mal gerade mal noch ein Bild für die Insta-Story. Mhm. Denkt euch das, was ich jetzt gerade im Mund habe, einfach noch dazu. Genau, ich greife auch mal rein. Ich habe so ein halb Schoko, halb nicht Schoko glasiertes Ding. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich weiß bei allen nicht, glaube ich, wie die heißen. Ich habe keine Ahnung von Gutle-Sorten. Bei Gutzle, wie man bei uns sagt, da kenne ich kenne die da unten, die Vanillekipfel, aber die kennt, glaube ich, jeder Mensch. Jetzt habe ich hier noch eins. Also das gerade eben, weißt du, wie es heißt? Nee. Mm-mm. Da ist irgendwas ein bisschen dazwischen. Da könnte ein bisschen mehr Masse dazwischen sein, weil die Kekse an sich ein bisschen trocken sind. Aber ich finde, die ist super lecker. Die, was du gerade hattest. Die, was ich gerade hatte. Mm-hmm. Die runden Dinger mit den zwei Keksen in der Mitte, irgendeine Creme, die sind bisher meine Lieblings. Ich habe jetzt auch nochmal ein rundes Ding. Ich gebe es, glaube ich, dann nicht weiter. Mm-hmm. Da ist Marmelade drauf und natürlich auch Puderzucker. Ich finde Puderzucker auf Gutzle nie verkehrt. Ist auch einfach überall drauf. Deswegen kann man auch Gutzle so gut mischen, weil es einfach dann überall Puderzucker dran ist. Das ist einfach scheißegal dann. Das ist schon eher meins, muss ich sagen. Echt? Ich habe das noch gar nicht probiert, weil eigentlich so Marmeladengutzle sind eigentlich gar nicht meins. Doch, ich finde es geil, vor allem Marmeladengutzle, wenn die eine Weile rumstehen, dann geht ja die Feuchtigkeit von der Marmelade ins Gutzle rein. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Geschmack. Und dann ist es so ein geileres Mundgefühl. Ich brauche nicht diese trockenen, keksigen Dinger. Gibt es, glaube ich, eh nicht ganz so viele. Aber sowas kommt dann gut. Und Marmelade hat immer viel Geschmack. Deswegen bin ich da auf jeden Fall bei am Start. Ich weiß, ich glaube, noch ein Name. Und das sind die... Nee, wie heißen sie? Ich wollte gerade wieder kein Vanillekipfel sagen. Aber es sind die falschen. Vanillebrötle. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ein bisschen wie so aufgeschäumte Masse auf auch einem ganz kleinen Gutzles-Untergrund. Und so ein bisschen wie Schäumchen, aber nicht so pappsüß und auch nicht so ein bisschen geiler zum Essen irgendwie. Ein bisschen wie jetzt fehlen mir alle, nicht Cannuccini, sondern das andere, Amaretti. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also die, Italiener. So weit bin ich so nett. Ich bin dann bei den Sachen angelangt. Die Dinger sind auch auf jeden Fall richtig gut, aber die kenne ich auch wirklich nur von der Ute. Die ist auch so eine, wie deine Schwiegermutter, die einfach so am Tag 1, wo Advent losgeht oder der 1. Dezember, das erste Türchen, da sind schon so gut wie alle Gutzles Geschmäcker und Variationen vorhanden und schön säuberlich in Blechdosen abgepackt. Und sie macht dann immer, wenn sie merkt, die sind jetzt ein bisschen zu feucht oder zu trocken, macht sie einen Schnitzapfel rein oder nimmt den halt dann raus. Und dann nehmen die Gutzle die Feuchtigkeit von dem Apfel und dann kriegt man die, die vielleicht auch ein bisschen zu lange im Ofen waren, dann ein bisschen angenehmer so von der Konsistenz oder von der Härte oder von der Trockenheit. Und dann kann man das immer so hin und her variieren, wie man lustig ist. Das ist clever, ja. Das ist, glaube ich, ein Lifehack. Habe ich da auch zum ersten Mal erfahren, dass man sowas machen kann. Ja. Also meine Lieblingsgutes sind ja Butter-Ess. Kennst du? Die kenne ich auch. Das ist auch Spritzgebäck und die sind einfach super lecker. Vor allem mit viel Streusel-Ding drauf. Und Schokolade. Sogar. Nee, nicht ohne Schokolade. Ohne Schokolade. Blanco. Hier, gib mir noch eins. Eins, ja. Probier noch eins. Ich habe ein bisschen Angst vor dem riesengroßen. Ich glaube, da kann ich dann für eine... Oh ja, das ist mächtig. Für eine halbe Stunde, glaube ich, nichts mehr sprechen, wenn ich das... Also ich probiere der Klassiker. Da unten ist Vanillekipfel, jetzt kann man es erreichen. Oh, das eine geht leider ein bisschen kaputt, weil wir so arg rumgegrubelt haben in dann der Dose. Dann esse ich auch noch einen Vanillekipfel. Es kommt noch zum... Oder ich esse oh nein, das ist zerbrochen. Ey. Nee, ich esse mein Lieblingsding und den runden mit zwei, den Doppelkeks. Oh gut. Schwäbische Prinzenrolle, sagt man. Ja, stimmt, habe ich schon öfter gehört. Klassische schwäbische Prinzenrolle mit so einer Maultasche dazwischen. So, genießt die Stille hier, während wir essen. Das haben wir uns gut überlegt, weil die gleichzeitig einen Gutzle in den Mund geschoben. Clever. Ja, ich habe die Badesaison eingeleitet. Es ist wieder kalt und ich habe eine Badewanne. Ah. Und in die Badewanne, Badewannensaison, vielleicht hätte ich so sagen sollen. Ich habe das vor vielleicht so ein, zwei Monaten auch schon mal gedacht, jetzt geht's los, jetzt lege ich mich da rein. Dann war das aber so kacke, dass ich das einfach so nach 5 bis 10 Minuten abgebrochen habe und gesagt habe, nee. Heute Badewanne ist einfach nett. Und ich hatte sie sogar ewig lange auf meiner Liste stehen, weil ich es einfach scheiße fand irgendwie. Aber weiß nicht. Ich glaube, früher wäre ich einfach liegen geblieben und hätte einfach gedacht, ja, vielleicht wird es noch besser. Sonst ist es ja auch mal cool. Aber eigentlich sollte man, oder bin ich der Meinung, wenn man was kacke findet, kann man es einfach abbrechen. Also quasi, man geht ins Kino, in einen Film, wo man vielleicht sich jetzt nicht so super viel informiert hat und merkt dann, na, der Film ist eigentlich gar nichts für mich. Würdest du dann einfach aus dem Kino rausgehen oder sagst du, nee, jetzt habe ich bezahlt und bin schon da, habe mir Zeit genommen, jetzt gucke ich das auch an? Ich würde es mir immer anschauen, scheißegal wie schlecht der Film ist. Ich würde immer sitzen bleiben und mir das geben, weil ich habe dafür zahlt. Und meistens habe ich dann auch was zu essen dabei und was zu trinken. Und wenn das weg wäre, dann könnte man sich nochmal überlegen, aber im Normalfall nicht. Ja, also bei mir war es zum Glück noch nie so, dass ich im Kino oder vielleicht auch auf einem Konzert, habe ich auch schon von jemandem mitgekommen, der fand das Konzert einfach scheiße, ist einfach heimgegangen, weil er gedacht hat, nee, ist Zeitverschwendung irgendwie. Ja, da muss aber richtig scheiße sein. Das denke ich mir auch so. Oder das darf dir einfach nicht, weiß nicht, darfst dich selber nicht dafür irgendwie geißeln, dass du da jetzt 60 Euro dafür gezahlt hast und es einfach nicht genießen kannst, wieso auch immer. Ja, wahrscheinlich würde ich im Kino aussitzen bleiben, aber für Badewannen habe ich auf jeden Fall mich entschieden, dass ich dann einfach rausgehe. Habe ich auch schon mal gemacht. Auch schon mal gemacht. Ja, weil ich bin nicht so der Oftbader, aber wenn ich mal bade, dann denke ich mir so im Vorhinein, ja, jetzt so baden und so chillen und irgendwas anschauen, aber dann, wenn man drin ist, ist dann halt doch nicht so geil. Ja, manchmal ist es irgendwie nicht so bequem und so die Badewanne, wo wir haben, ist auch ein Schnuff zu klein für große Menschen und man kann nicht 100%ig komplett untertauchen. Deswegen muss man das Wasser auch mal ein bisschen wärmer machen, dass man halt die Wärme drumherum auch an die Körperteile kommt, die dann außerhalb vom Wasser sind. Ja, aber ich habe jetzt, ich habe letzte Woche dreimal gebadet oder so. Dreimal? Ja, und diese Woche auch nochmal. Und heute habe ich auch wieder hart Bock drauf. Ja, einfach irgendwie eine Serie anmachen, irgendwas, was ein bisschen länger dauert oder einfach einen Podcast hören. Ist super entspannt. Ja, wie lange badet man dann so im Durchschnitt? Also ich bade meistens so zwischen 40 und 50 Minuten. Oh, wow, das ist super lang. So, dass die Haut richtig schrumpelig ist. Ja, das werde ich nicht aushalten. Ich war tatsächlich auf der Montage auch einmal baden. Im Hotel in Peking dann, weil ich dachte, jetzt habe ich eine Badewanne, ich habe gerade Zeit. Jetzt chill ich mal kurz. Und dann, ich habe es nicht mal eine halbe Stunde dann ausgehalten, weil irgendwie war es nie richtig perfekt von der Temperatur her. Bequem war es schon, aber hat aber irgendwie dann keinen Bock mehr und es hat sich einfach nicht gebockt. Ja, einfach, man denkt mal auch einfach, wieso soll ich da jetzt liegen bleiben und ich kann nichts machen, ich bin gefangen hier drinnen. Ja, weiß ich nicht, muss man glaube schon ein bisschen in der Stimmung sein und das vielleicht auch einfach ein bisschen, muss vielleicht auch einfach reinkommen, so vielleicht muss man sich das so langsam steigern. Ja, vielleicht auch das. Wichtig ist aber, nehmt euch was zu trinken mit, um vor zu baden. Ja, ja, ganz wichtig. Weil wenn ihr da drin seid, vor allem wenn ihr dann irgendwas, man macht ja immer was ins Wasser rein, irgendeinen Badezusatz und das habt ihr dann an eurem Körper, da könnt ihr nicht kurz mal in die Küche laufen, was aus dem Kühlschrank holen, da ist dann vorbei. Ja. Das heißt, muss ich kurz was trinken, weil irgendwas habe ich drin im Hals und mich nervt es aber brutal, wenn ich es dann selber beim Anhören höre, dass die Stimme so komisch klingt. Okay. Und ich muss kurz abhusten. Ja, dann huscht mal ab. Ich habe nämlich nichts im Hals und eins wollte ich noch sagen, und zwar beim Einchecken vom ersten Hotel. Ich hatte so ein spezielles Zimmer, weil das Hotel ausgebucht war. Und dann habe ich einfach, also so wie so ein König wurde ich behandelt, weil ich hatte so irgendwie so eine crazy Suite. Und dann habe ich so ein warmes Trinkpäckchen bekommen. So ein warmer Saft. So ein warmer Saft. Schon mal warmer Saft. Was für ein Saft? Aber kein einfach Tee. Orangensaft, nein. Orangensaft. Nee, es war so Heidelbeer oder sowas war das. Und es war in dem Päckle schon warm. Die haben das Päckle in den Ofen gestellt, oder was? Die hatten einen Kühlschrank, der hat aber nicht kühl gemacht, sondern warm. Ein Warmschrank. Ein Warmschrank. Ein Wärmschrank. Ja, und da waren so haufenweise Trinkpäckchen drin und da habe ich das so bekommen. Das ist aber auch irgendwie unwürdig für so ein, überleg mal, jetzt kommt so ein Businessmann und dem gibt es so ein Trinkpäckchen. Vielleicht kriegen ja die Businessmänner auch was anderes, aber es sah halt nicht businessmäßig aus. Ja. Ich habe gedacht, die Europäer, ja, die mögen doch Saft. Gib dem Saft. Ich probier mal warmen Saft, ist ziemlich geil. Ist geil. Empfehlung an der Stelle. Ist wild, man denkt sich so, aber nee, ist super geil. Ich denke mir wirklich so. Ja, aber vielleicht geht nicht jeder Saft, aber war pur so, auch. War so ein pures Trinkpäckchen halt, ja. Ja, okay. War schon dick. Hört sich falsch an, aber vielleicht ist echt ganz geil. Ich denke auch, dass Orangensaft geil kommen könnte, weil das ist ja auch so weihnachtlich. Ja. Dann könnte es vielleicht auch passen. Probiert's aus. Über die. Ja, es passt ja doch auch so zur Weihnachtszeit. Gerade im Endeffekt ist ja Punsch auch nichts anderes als warmer Saft. Ja. Und da sagen auch alle, das ist geil, ey. Da ein Schuss Amaretto rein. Sollen wir noch ein bisschen Werbung machen? Wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen Werbung. Ich hätte auch noch einen kleinen Spartipp, der geht ganz schnell. Oh, geil. Und zwar, machen wir erstmal den Trenner. Ja, mache ich. Patricks Spartipp. Ja, wir waren ja schon bei Duolingo und ich habe gerade gesehen, dass ich da mir mal einen Spartipp aufgeschrieben habe. Genau wie gesagt, wenn du in die Familie kommst, ist noch ein Platz frei. Also der Erste, der sich meldet und auch Bock hat, eine Sprache zu lernen, der darf bei mir noch in die Family rein. Dann ist er super krasser Turbo-User und kann sich mit irgendwelchen Leuten in Ranglisten battlen. Aber falls ihr die App fast so gut wie ein Premium-Nutzer nutzen wollt, dann geht einfach auf die Seite Duolingo for Schools und erstellt da eure eigene Klasse, weil für Educational Cases ist es umsonst. Das heißt, ihr habt keine Werbung und unendlich Herzen und damit macht euch das Duolingo-Leben auf jeden Fall einfacher. Das ist ja super, das heißt, easy. Ihr müsst nichts zahlen, könnt effektiv lernen. Also ich habe auf jeden Fall bis jetzt, ich habe das glaube ich seit 2 Wochen oder so jetzt als Turbo heißt es da, dieses Premium-Abo. Wenn ihr da aber einfach mal vorbeigucken wollt und euch das nervt mit der Werbung und den Dingern, diesen Herzen, die ihr dann irgendwie wieder auffüllen müsst. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe von Anfang an davon Wind bekommen, dass es funktioniert. Macht euch eine Klasse auf. Ihr müsst niemand einladen. Die Klasse könnt ihr nicht in der App aufmachen, da müsst ihr auf die Webseite. Aber ihr habt so gut wie das Premium-Abo for free einfach und könnt ein bisschen Holländisch lernen. So ein Spartipp. Geil. Neuken in der Geuken. Gut, ja, machen wir ein bisschen Werbung, du hast recht. Ja. Am Wochenende steht was an. Jetzt, glaube ich, zum 3. Mal machen wir das bei uns in der Gemeinde. Ich glaube auch, oder das 4. Vielleicht auch das 4. Mal. Aber wir wissen, wie es läuft. Jawohl. Sag ich jetzt nach einer Katastrophe. Ihr habt bestimmt schon gesehen auf unseren Social-Media-Kanälen, WhatsApp oder sonstiges, die Race Days stehen an. Und die sind direkt heute, wenn ihr die Folge hört. Ja, kommt, also wenn ihr jetzt gehört habt, kommt einfach geschwind vorbei. Wir sind im Gemeindezentrum in Eimersbach im Tal, gerade bei dem großen Turm, beim großen Kirchturm. Bei dem großen Turm und dann das Gebäude bergaufwärts da oben rein. Aber da werden auch irgendwelche Aufsteller stehen, dass ihr wisst, wo der Eingang ist. Kann man nicht verfehlen. Aber was sind eigentlich die Race Days? Die Race Days heißt, in dem Gemeindehaus, also eigentlich genau da, wo der Gottesdienst stattfindet, wird eine Carrera-Bahn aufgebaut. Die hat nicht nur eins, nicht zwei, nicht drei, sondern ganze vier Spuren. Wow. Und ist auch dementsprechend lang. Also so, dass man da für eine Runde dann auch viele Kurven hat, bei denen man sein Bestes geben muss und möglichst nicht rausfällt. Und damit das Ganze eine Competition wird, wir wissen ja, Gamification ist immer wichtig. Also an sich ist ja das Spielzeug, aber man kriegt bis auf, glaube ich, die dritte Nachkommastelle seine Sekundenzeit berechnet durch eine Lichtstrange und wird dann passend zu seiner Altersklasse in eine Rangliste eingetragen, sieht dann immer, wo man gerade steht, kann dann gucken, wer ist noch vor einem, was hat er für eine Zeit, wie viel muss ich da noch schlagen. Also auch ein Anreiz, auf jeden Fall öfter als einmal zu fahren. Und dadurch, dass es für alle Altersklassen zugänglich ist, solange man das Ding in der Hand halten kann und weiß, welchem Auto man hinterher gucken muss, kann man das eigentlich machen. Dann kommt auf jeden Fall vorbei. Vor allem als Familie ist es, glaube ich, ein cooles Ding irgendwie. Aber ansonsten nimmt auch ein paar Freunde mit. Kommt vorbei. Und dann gibt es noch ein kleines Special. Und zwar, weiß ich nicht. Männerabend, oder was? Es gibt für die Männer ein kleines Special und es gibt für die Frauen ein kleines Special. Ja, ist gerade jetzt heute hier am Freitag ist die Girls' Night oder Ladies' Night. Da ab 20 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Rennstrecke quasi privat reserviert für alle Frauen, die da sind. Es gibt auch eine Menge Sekt, es gibt was zu essen, Currywurst und Pommes, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Es wird super lecker. Patrick und die Gang hat sich schon richtig durchgekostet durch verschiedene Curry-Soßen-Rezepte. Ja. Und da das bestmögliche Geschmackserlebnis für euch da auf den Tisch zu bringen. Auf jeden Fall. Und Ladies' Night bzw. der Männerabend funktioniert so: Ihr kommt dahin, habt einen schönen Abend, battelt euch um den Ladies' Night-Tagessieg. Da gibt es nochmal einen extra Pokal, eine extra Rangliste. Ja. Und ihr bezahlt am Ende das, was euch der Abend wert war. Genau. Heißt, wenn ihr jetzt 10 Flaschen Sekt geköpft habt, solltet ihr vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber wenn ihr einfach nur eine Currywurst gegessen habt und ein, zwei Runden gefahren seid, seid ihr da mit 5 Euro gut dabei. Okay. Direkt so einen Preis in den Raum werfen. Ja, einfach. Das Coole ist halt dadurch, dass man sich keine Tickets kaufen muss oder ein Merkle kaufen muss, um dann Essen zu holen oder Trinken zu holen. Also das ist jetzt auch nicht super aufwendig, aber da geht ihr einfach zur Rennleitung hin, sagt, ich will mit der Simone und der Petra jetzt fahren, kannst du uns da in ein gleiches Rennen eintragen, ja, gar kein Problem. Und dann werdet ihr ganz normal aufgerufen, wie tagsüber auch, könnt da eure Rennen fahren und kommt wahrscheinlich auch öfters dran, ja, wie wenn öfters ihr zu den normalen Zeiten kommt. Also es ist leider ein bisschen wichtig, da dafür Werbung zu machen, weil in den letzten Jahren war es zum Teil nicht so krass besucht, aber eigentlich ist das mit Abstand das Coolste von dem ganzen Wochenende. Schon. Aber vor allem dieses Mal ist es auch viel besser, weil beim letzten Mal erinnere ich mich, da war es Champions League-Finale gleichzeitig zum Männerabend. Das war dann ein bisschen ein Downer, ungünstig, aber dieses Mal ist einfach nichts und man kann einfach den spaßfreien Lauf lassen und es lohnt sich wirklich. Auch wenn ihr nur mal geschwind vorbeischaut, kommt vorbei, ist schon Heidenspaß. Ja, ihr werdet auch auf jeden Fall uns antreffen. Ich glaube, ich werde das ganze Wochenende einfach da sein. Vielleicht übernachte ich direkt da, dann habe ich es schneller. Bin ich schneller da, muss ich später aufstehen. Spaß beiseite. Wir sind auf jeden Fall da. Kommt vorbei, es wird cool. Und ich würde sagen, Bubi, gibt es ansonsten noch was? Nee, willst du noch ein Gutsle? Ich esse auf jeden Fall gleich noch ein Gutsle, aber vielleicht bevor ich hier das ganze Ding abmoderiert habe. Willst du nicht mit einem Vanillekipferl im Mund? Nee, ich glaube, da verschlucke ich mich. Ich habe immer noch irgendwas im Hals drin. Ah, und Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit, Leute. Macht's gut. Kommt auf jeden Fall bei den Race Days vorbei. Fahrt eine Runde, habt Spaß, trinkt ein Bierle, esst einen Kuchen, esst Currywurst mit Pommes. Und falls es euch nicht reicht oder die Folge viel zu spät hört, dann hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.